geniale Dilettantismus ist ja ein Widerspruch in sich, weil irgendwann werden wir professioneller, wir professionalisieren uns. Aus dem Dilettantismus entsteht dann mitunter etwas Geniales. Der Zusammenhang ist ja insofern gegeben, als dass das Wort Dilettant ja zwei sehr verschiedene Begriffe, Bedeutungen enthält, also die ja sehr verschieden sind. Also zum Beispiel der Stümper auf der negativen Seite und der Liebhaber der Wissenschaft und Künste auf der anderen Seite. Es produziert sich durchs Machen immer einen Sinn, weil es immer eine Art von Kommunikation, von Kontaktaufnahme ist. Mit einem Haufen Krach oder auch mit irgendwelchem Kitsch oder mit dummen Sprüchen kommt man auch weiter im Leben. Und wenn mir dann jemand sagt, das war schön leicht, das ist für mich ein großes Lob. Ich kann keine Noten schreiben, auch nicht lesen. Ich klopfe da halt spontan irgendwie. Das kommt halt so raus. Das hieß dann eben nicht mehr Hammer und Sichel, sondern Jammern und Picheln. Ne? Die Dilettanten sind ja alles Kneipenkunstbewegungen im Grunde. Ne? Auf jeden Fall. Den Dilettantismus hochzuhalten. Und ich warte auf die kritische Gegenbewegung, die kommt auch, da bin ich mir ganz sicher wieder, ja. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Vlog auf meinem Vlog-Kanal. Meiner Meinung nach gibt's da Parallelen auf YouTube, die mit dem Unperfekten arbeiten. Die Kamera wackelt, die YouTuber sitzen im Wohnzimmer. Und wenn sie sich versprechen, greifen sie das sozusagen auch bewusst auf. Verschwende deine Jugend. Augen, himmlisch. Geniale Dilettanten. Deine. Die Kulturkritik der tödlichen Doris und die Folgen. Wimpern wohlgeschwungen, stolz und warm. Von Michael Reitz. Ja, wir sind mit unserer Berufsschulklasse hier und wir haben da das Schulfach Musikproduktion und wir dachten, es wäre ein guter Anlass, uns ja, ein bisschen mehr in die Richtung weiterzubilden, ein bisschen was zu sehen und ja, ist mal eine gute Abwechslung als immer der langweilige Schulstoff. Ich denke, es geht eher dann darum, bei Dilettantismus, dass man sich eben als Künstler zwar gesehen hat damals, aber nicht als derjenige, der das gut macht, was eben sozusagen für die Allgemeinheit vielleicht zugänglich ist. Ja? Ich will es erstmal auf mich wirken lassen. München, Sommer 2015. Im Haus der Kunst läuft die Ausstellung Genialer Dilettantismus, Subkultur der 1980er Jahre in Deutschland. Gezeigt werden Bilder und Fotos, aus Auspuffrohren oder Benzinkanistern gebastelte Musikinstrumente und Musikvideos einer Kunstszene, die vor Jahrzehnten für Furore sorgte und die bis heute wirkt. Die nächste Gruppe, die tödliche Doris. Berlin, 4. September 1981. Im Tempodrom läuft die große Untergangsshow, Festival genialer Dilettanten. Es ist die Gründungsveranstaltung einer kulturellen Subkultur, die sich bewusst vom kommerziellen Kunst- und Musikbetrieb abgrenzen will, indem sie gar nicht erst behauptet, professionell zu sein. Das beginnt schon mit dem Einladungsflyer. Das Wort Dilettant ist darauf falsch geschrieben. Mit Doppel-L und einem fehlenden T. Duden, Herkunftswörterbuch. Dilettant, Laie mit fachmännischem Ehrgeiz. Das seit dem 18. Jahrhundert bezeugte Fremdwort bezeichnete zunächst nur den nicht beruflich geschulten Künstler. Später wurde die Bedeutung allgemeiner. Das Wort ist aus dem Italienischen Dilettante entlehnt und bedeutet ergötzen, amüsieren. Krach, Nonsens, schräge Performances bestimmen das mehrstündige Programm der großen Untergangsshow. Mit dabei sind unter anderem Blixer Bargeld und seine Truppe Einstürzende Neubauten, der Klangkünstler Frieda Butzmann, die Musikerin Gudrun Gut, die Performancegruppe Kriegsschauplatz Tempodrom. Berlin ist zu dieser Zeit ein Versuchsgelände für alle nur erdenklichen alternativen Strömungen. Die Mauerstadt ist ein Tummelplatz, vor allem der linksautonomen Szene, politisch wie kulturell. Der Punk blüht hier ebenso wie die Hausbesetzerbewegung. Schlägereien mit der Polizei sind ebenso wenig ungewöhnlich wie Experimente in Kunst und Musik. Zur Jugendhymne wird damals ein Jugendstück der zweiköpfigen Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Verschwende deine Jugend. ...1400 Zuschauer sehen und hören im Tempodrom das, was sie sonst nur in den Punk- und Postpunk-Festungen Berlins geboten bekommen. In Kneipen mit Sperrholztheken und Bierkästen als Sitze. Risiko, Café Mitropa, SO36, Frontkino, Kumpelnest 3000, Chaos. Neben Musikbands wie Dina Testbild oder Sprung aus den Wolken tritt eine Gruppe auf, die 1980 von den Filmkunststudenten Nikolaus Utermöhlen und Wolfgang Müller gegründet worden war und die sich Die tödliche Doris nennt. Da war einfach mal die Möglichkeit gegeben, diese ganzen Bands, die sich ja gebildet hatten, dass die mal auf der Bühne auftreten und ein ganzes Festival wie so eine Bewegung inszenieren. Ne? Wolfgang Müller, Jahrgang 1957, Mitgründer der Tödlichen Doris und Autor des Buches Subkultur West-Berlin 1979 bis 1989. Das heißt, wenn was Neues entsteht und trotzdem kommen dann doch 1000 zustande, Leute, Zuschauer, kann das schon ganz schöne Wirkungen entfalten, dass da Leute, die überhaupt nichts können, auf die Bühne sich stellen und anfangen zu singen und einfach mal probieren, also live proben auf der Bühne. Der Witz bei diesem Projekt? Die Gründer, wenig später stößt die Kunststudentin Chris Dreyer dazu, behaupten allen Ernstes, dass der Körper der tödlichen Doris erst noch geschaffen werden muss. Und zwar durch die Rückkopplung mit dem Publikum und den Reaktionen der Öffentlichkeit. Das Trio tritt mit einem Nicht-Konzept an die Öffentlichkeit. Kein Bandmitglied kann Noten lesen oder vollkommen fehlerfrei ein Musikinstrument spielen. Auch nicht später hinzukommende wie Dagmar Dimitrov, Käthe Kruse und Tabea Blumenschein. Das Projekt ist auf 7 Jahre angelegt. Die LPs werden in geringen Stückzahlen gepresst und die Bandmitglieder finanzieren sich über Kellner oder sonstige Gelegenheitsjobs. Die tödliche Doris dagegen will als Produkt kein Geld verdienen. Oder doch? Naja, ich glaube, das galt auch nur in den ersten Jahren. Da gab es so eine Offenheit, dass das Geld verdienen oder die Verwertbarkeit des Produktes nicht im Vordergrund stand. Und das hat natürlich bei mir im konkreten Fall auch damit zu tun, dass ich BAföG bekommen habe, eine gewisse Sicherheit und darauf aufbauen konnte. Die erste LP der tödlichen Doris hat keinen Titel, sondern man sieht nur Anführungszeichen unten und oben auf dem Frontcover sowie einen Text auf der Rückseite. Zum Szenerenner der ersten LP wird sehr bald das Stück 7 tödliche Unfälle im Haushalt. Eine makabre Parodie auf die damals üblichen TV-Spots und Sendungen zu Gefahren im trauten Heim. Elisabeth B., 37, sitzt vor dem Frisiertisch und frisiert sich die Haare. Dabei zündet sie sich eine Zigarette an. Sie nimmt sich das Haarspray und sprüht sich damit die Haare ein. Dabei entzündet sich das Spray, es wird zum Flammenwerfer. Der Kopf verkohlt und in Sekundenbruchteilen explodiert die Spraydose. Auf dem brennenden Teppichboden liegt die verstümmelte und verkohlte Leiche. Naja, ich habe mit einem Kommiliton zusammen so dieses Projekt Die tödliche Doris so ins Leben gerufen, weil wir einfach merkten, du, als Künstler können wir viel interessantere Sachen machen im Musikbereich. Das war viel offener, da gibt es viel mehr Räume, wo man was zeigen kann, wo das auch diskutiert wird, wahrgenommen wird, wo es eine Rückkopplung gibt vom Publikum. Er geht nicht an einer Schaufensterfront entlang. Dabei stolpert er und durchschlägt mit seinem Kopf die Scheibe. Das Interessante war bei dem genialen Dilettantismus, die Zeit war günstig. Ende 70er, Anfang der 80er war eine sehr gute Zeit für eine gewisse Offenheit auch in einem musikalischen Gestaltbildung. Also man konnte sehr merkwürdige Sachen mit Musik plötzlich konstruieren und formen. Es traten auf der Bühne auch Bands auf, die nicht in dieses normative Bild passten. Die Gründung der Tödlichen Doris, wie auch das Festival der genialen Dilettanten, sind tatsächlich Ausdruck eines Untergangs. Denn die ursprüngliche oppositionelle Sprengkraft der Rockmusik hat sich erledigt. Musiker wie Jimmy Page von Led Zeppelin oder der Rolling Stone Keith Richards leben wie Adlige auf ihren Landsitzen. Sie fahren mit bunt bemalten Bentleys oder Jaguars durch die Gegend, natürlich mit Chauffeur. Dagegen entwickeln sich Mitte der 1970er Jahre der Punk und der Punkrock. Deren erklärter Feind ist der kommerzialisierte Musik- und Kunstbetrieb. Die britische Punkrock-Band The Stranglers artikuliert das 1979 in ihrem Stück No More Heroes. Es gibt keine Helden mehr, nur noch Kommerz. Wenn jetzt wirklich diese Geschichte der Popstars zu Ende sein soll, da haben wir gedacht, dann können wir doch das anders machen. Wir lösen quasi den Körper des Popstars auf und konstruieren einen. Und das war sozusagen die tödliche Doris. Und der Gedanke war, ist es möglich, über die Echos, die man bekommt, indem man was macht, also über das Input von außen oder Reaktion von außen, das wie ein Material, dieses Input wie ein Material zu benutzen und daraus eine Gestalt zu entwickeln, eine Identität. Von Anfang an versteht sich die tödliche Doris als eine Teilmenge des genialen Dilettantismus, deren Manifest Wolfgang Müller wenige Monate nach der großen Untergangsshow im Berliner Merve Verlag herausgibt. Die falsche Schreibweise wird dabei nicht nur übernommen, sondern ist bis heute Etikett eines kultur- und gesellschaftskritischen Anspruchs. Wolfgang Müller schreibt: Die Abneigung der altgedienten Musiker gegenüber den blutigen Laien, die noch nicht einmal einen Ton halten können, ist verständlich. Überall dort, wo morsche Stühle wackelig werden, ist man bestrebt, Machtpositionen zu erhalten, in der Politik wie in der Musik. Jeder miese Klangakrobat ist bestrebt, den Abstand zum Publikum möglichst groß zu halten. Die Grenze zwischen ihm und dem Konsumenten besteht aus Geheimniskrämerei und Begabung, die der Künstler in sich trägt. Der ernsthafte Musiker, eine Gefahr für seine Mitmenschen, ist geboren. In der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin entstehen in schneller Folge Punkbands. Deutsche Trinkerjugend, ZK, SIF, Fehlfarben, Malaria, Freiwillige Selbstkontrolle, Palais Schaumburg, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Deutsch-Polnische Aggression, Campingsex. Die tödliche Doris wird zur Avantgarde-Truppe der Berliner Subkultur. Sie lässt sich nicht festlegen auf eine Kunstform, sondern springt hin und her zwischen Musik, Fotografie, Performance, Videokunst und Literatur und verknüpft diese Formen oft miteinander. Die Macher der tödlichen Doris können vieles, aber nichts richtig. Eine der Kernforderungen des genialen Dilettantismus. Eine Form dieses professionellen Nichtkönnens ist im 21. Jahrhundert das Phänomen YouTube. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Vlog auf meinem Vlog-Kanal. So lustig, diese Kamera. Das macht richtig Spaß, damit zu filmen. Ob jemand seinen tanzenden Hamster, ein singendes Stoffschwein vorführen oder ein Statement zur allgemeinen Lage abgeben will, bei YouTube findet er die Möglichkeit dazu. Die Kultur- und Medienforscherin Judith Behmer vom Kölner Reingold-Institut sieht hier Parallelen zu den 1980er genialen Dilettanten. Es gibt ja viele Formate auf YouTube, die mit dem Unperfekten arbeiten. Die Kamera wackelt, die YouTuber sitzen im Wohnzimmer. Und wenn sie sich versprechen, greifen sie das sozusagen auch bewusst auf. Und dieses Unperfekte hat einen großen Reiz, auch im Moment, weil die vor allen Dingen jungen Menschen so das Gefühl haben, das ist viel näher am wirklichen Leben. Also das Perfekte gibt nur die halbe Wahrheit wieder. Die YouTuber, so Judith Behmer, widersprechen dem Imperativ des Perfektionismus. Du darfst erst dann auftreten und dich präsentieren, wenn du genug geübt hast. Sie eröffnen sich selber Handlungsmöglichkeiten in einem durchkommerzialisierten kulturellen Umfeld. Begonnen haben damit die Macher der großen Untergangsshow von 1981 und die daraus entstandenen Projekte. Das greifen meiner Meinung nach sowohl die YouTuber sehr gut auf. Also alles, wo alles glatt gemacht ist, perfekt gemacht ist, das entspricht sozusagen nicht der Erfahrung. Und im Moment haben wir ja sehr stark auch durch dieses Virtuelle so eine Tendenz, dass alles so glatt aussieht, ne? Und das ist für mich so ein Material gesprochen, so ein Aufrauen, was aber eben viel stärker an den eigenen Erfahrungen anknüpft. Was geht ab, Paul? Herzlich willkommen zu einem neuen Samstagsvideo. Insofern ist es auch immer ein Blick in eine Werkstatt in gewisser Weise. Also nicht nur das Endergebnis, sondern wie kommt man dahin? Es ist eher hinter die Kulissen blicken in gewisser Weise. Und das ist faszinierend. Einige haben schon gefragt, Nico, wie sieht es aus mit dem Statement-Video? Geniale Dilettantismus ist ja ein Widerspruch in sich, weil irgendwann werden wir professioneller, wir professionalisieren uns. Aus dem Dilettantismus entsteht dann mitunter etwas Geniales. Und ich glaube, diese Spannung, die in dem Begriff geniale Dilettanten liegt, die ist sehr produktiv. Die lässt viele Möglichkeiten offen. Auch die Frage, was ist eigentlich genial oder was ist eigentlich dilettantisch? Beeindruckt vom Treiben der tödlichen Doris und anderer genialer Dilettanten war auch der damalige Architekturstudent Martin Schmitz. Heute ist er Professor an der Kunsthochschule der Universität Kassel und Verleger genial-dilettantischer Literatur. Er gab zum Beispiel eine kurze Geschichte des Punkrock heraus oder die Autobiografie der deutsch-französischen Autorin und Musikerin Françoise Cactus oder auch eine Abhandlung zur Spaziergangswissenschaft des Soziologen Lucius Burckhardt. Martin Schmitz über den Dilettantismus: Profis brauchen immer wieder Profis, um die Folgen ihrer Handlungen zu beheben. Der Zusammenhang ist ja insofern gegeben, als dass das Wort Dilettant ja zwei sehr verschiedene Begriffe, Bedeutungen enthält. Also zum Beispiel der Stümper auf der negativen Seite und der Liebhaber der Wissenschaft und Künste auf der anderen Seite. Und das ist ja schon mal ein sehr merkwürdiger Begriff, der heute oder sagen wir zeitgenössisch in einer negativen Bedeutung überwiegt. Und deswegen heißt es ja auch geniale Dilettanten, also die genialen Stümper, die offensichtlich sich doch wieder auf diese positive Seite der Bedeutung dieses Begriffes schlagen wollen. Im Martin Schmitz Verlag erscheint seit 1980 fast ausschließlich Experimentelles zur Kunst, Literatur und Musik. Der eigene Beitrag des Verlegers zum Thema ist eine Vortragsreihe unter dem Titel Die 15 Weltsekunden des Dilettantismus. Die 15 Weltsekunden des Dilettantismus, also die Auflösung der Geschichte, die Einteilung in Sekunden. Ich würde mal sagen, meine erste Weltsekunde des Dilettantismus beginnt in der Bibel. Also wenn du wirklich weise werden willst auf dieser Welt, wirst du zum Toren. Das sagt der Paulus im Korintherbrief. In Szenekneipen und alternativen Plattenläden ist die erste selbst produzierte LP der tödlichen Doris ein Erfolg. Die Leute reden über sie und durch Mundpropaganda kommen die Antikünstler zu immer mehr Auftritten. 1983 macht ihnen die Plattenfirma Zickzack Label das Angebot, eine weitere LP zu produzieren. In der Zwischenzeit hat die tödliche Doris viele Kurzfilme gedreht, sowie eine Konzeptarbeit unter dem Titel Material für die Nachkriegszeit. Sie wird 1981 in Kiel, Düsseldorf und Wolfsburg ausgestellt. Das Werk besteht aus hunderten ursprünglich weggeworfenen und von den Urhebern meist zerrissenen Automatenpassbildern, die rekonstruiert und wie ein Puzzle zusammengefügt wurden. Als Variation dieses Themas erscheint 1983 der Film Der Photomaton-Reparateur, der weggeworfene, abgefilmte Testfotos des Mechanikers zeigt, der für die Reparatur der Passbildautomaten verantwortlich war. 2001 taucht diese Idee in dem französischen Spielfilm Die fabelhafte Welt der Amélie wieder auf. Um zu zeigen, wie stark Äußerlichkeiten wirken, überlegt die tödliche Doris, wie die neue Vinyl-LP denn aussehen soll. Krieg! Krieg! Der Krieg verbrennt uns! Wir gewinnen! Sieg! Sieg! wie die Kraft des Eisens im Stahl steigt, wie die Muskeln im Rhythmus des Blutes fließen. Irgendwann kam mir der Gedanke, als ich in einem Spielwarengeschäft war und die Sprechpuppen gesehen habe, die also so eine kleine Maschine hatten, wo kleine Schallplatten reinkamen, und habe dann versucht, diese Firma aufzutreiben, weil ich dachte, das wäre ja im Zeitalter von Independent das Unabhängigste überhaupt, eine Box rauszubringen mit einem Schallplattenspieler, Schallplatten dabei, die 20 Sekunden lang sind. Mädchen, Herzen fliegen durch die Luft. Und das wurde dann tatsächlich realisiert. 8 kleine Puppenschallplatten mit eigenen 16 Songs insgesamt. Und keiner redete mehr über die Musik. Alle sprachen über diese Box, alle sprachen über die Äußerlichkeit. Keiner verglich diese Musik, die auf diesen Schallplatten drauf war, mit der Musik, die wir davor gemacht hatten. Ihr Aroma zu entfalten. Der Tod ist ein Skandal. Bei vielen Veranstaltungen der tödlichen Doris wissen die meisten Zuschauer nicht so recht, was sie mit dem Programm anfangen sollen. Denn sie bekommen kein fertiges Produkt geliefert, sondern Stücke, die erst auf der Bühne entstehen und bei denen Betrachter und Zuhörer mitentscheidend sind. Interpretation anstelle von fertig abgepackter Bedeutung. Stopp der Information. Alles ist bekannt. Heißt dann auch ein Stück der tödlichen Doris. Das Video zum Stück passt weder zur Musik noch zur Aussage des Textes. Eine Landschaftsidylle, in der Wolfgang Müller mit einer Bandkollegin Händchen hält, unterbrochen durch Aufnahmen von Gigs der tödlichen Doris. Eine offensichtliche Parodie darauf, wie damalige Schnulzensänger wie Jürgen Markus oder Rex Gildo im Fernsehen präsentiert werden. Einer, der damals das Wirken der genialen Dilettanten miterlebt hat, ist der Schriftsteller Bernd Cailloux. Heute Chronist des Berlins der 1980er Jahre. In seinen autobiografischen Romanen »Der gelernte Berliner« und »Gut geschriebene Verluste« 1991 bzw. 2013 veröffentlicht, beschreibt er ein kulturelles Biotop und die darin lebenden Wesen. Auf der Piste, dem Switch abends unterwegs, gab's stets diese beiden Hauptgruppen, die nächtlichen Erzähler und die Tänzer. Die Dichotomie eines voll im Saft stehenden Szenevolks. Immer dabei eine auch in den handlungsarmen Ecken der Disco diskutierende Hegel- oder Heidegger-Runde. Das passte. 24 Stunden am Tag konnten wir ausgehen. Und das unter Leuten mit ähnlichen Bedürfnissen, samt der latenten Bereitschaft, sich gegenseitig zu bestätigen. Obwohl Bernd Cailloux sich selber als Dilettanten sieht, mit der tödlichen Doris konnte er nie warm werden, wie er heute in einem Schöneberger Café erzählt. Die tödliche Doris, was die da gestammelt haben, das war noch weniger als Dada, ne? Das hat noch Dada unterlaufen. Und diese Berliner Post-Dada, diese Berliner Dilettantismusbewegung, die hat eigentlich gar nichts durchdacht vorher. Das ist, glaube ich, so ein rebellischer Impuls gewesen, dass man einfach sagt, wir wollen das machen. Peng, ist egal. Deswegen ging das ja auch mit Film, Malerei, Performance häufig zusammen, weil das war noch nicht mal klar, was sie überhaupt wollten, ne? Das Konzept der genialen Dilettanten und der tödlichen Doris, aus der kulturellen Sinnproduktionsgeschichte auszusteigen, in dem zunächst Nicht-Sinn erzeugt wird, hält Bernd Cailloux für gescheitert. Es sei allenfalls noch von kulturhistorischem Wert. Ein Versuch, etwas wirklich Neues durch die völlige Negation des Genie- und Künstlerbegriffs zu kreieren. Tödliche Doris, das war zu wenig, das war auch nicht klar genug. Wenn man das sich anhört, das ist ja ein völlig blödsinniges Gebrülle. Ne? Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, das hat mich auch null interessiert. Das ist also sozusagen eine Demokratisierung der Kunst, wenn man will, die da passiert ist. Und wenn die Wirklichkeit nicht überholt, hast du keine Freunde, nicht Punk ist ja fast schon wieder die nächste Umdrehung der Schraube. Die Punker haben eigentlich nur Destruktion gemacht. In der Musik hat es ein bisschen funktioniert, sonst nirgendwo. Es gibt keine Punkmaler, es gibt keine Punkfilme bis auf zwei, drei. Nur in der Musik geklappt eben. Ja, die Verfallszeiten von Kunst sind auch genau in der Zeit schneller geworden. 68 war ja nicht nur Revolte und Studenten-Dingens, war ja die Geburt und der Beginn der Kulturindustrie. Bernd Caillou vertritt in seinen Büchern die These, dass die Studentenrevolte Ende der 1960er Jahre einen enormen Druck aufgebaut habe. Revolution musste unter allen Umständen gemacht werden, so meint er. Jedes Verhalten wurde auf die Brauchbarkeit zur grundlegenden Veränderung der Gesellschaft abgeklopft. Als dieser Druck 10 Jahre später nachließ, entwickelten sich kulturkritische Strömungen, die hauptsächlich an Spaß und Spontanität orientiert waren. So auch die genialen Dilettanten. Die Hochkultur hatte im Zuge der 68er-Bewegung den Anspruch auf Alleinherrschaft verloren. Im selben Zuge waren die massenkompatiblen Werke der Subkultur hinterhoffähig geworden. Diese Kunst verließ die traditionellen Räume und Rahmen und machte neugierig. Hochkunst hin, Tiefkunst her. In Kreuzberg bastelten Dilettanten, die sich geniale Dilettanten nannten, an gar nicht gekonnter, lustiger Kunst zum Mitmachen. Heraus kamen dabei, so Bernd Caillou, oft nur um Originalität bemühte Peinlichkeiten. Im Unterschied zur heutigen Zeit mit ihren Stichflammenberühmtheiten und Superstar-Suchshows hatte diese Zeit in Berlin aus heutiger Sicht etwas Idyllisches. Es hieß dann eben nicht mehr Hammer und Sichel, sondern Jammern und Picheln. Ne? Die Dilettanten sind ja alles Kneipenkunstbewegungen im Grunde. Ne? Sind ja eigentlich über die Kneipen auch nicht richtig hinausgekommen. Obwohl eben die Leute, die damals reinkamen, waren gegen die Gesellschaft gerichtet. Kreativ, aber gegen die Gesellschaft noch gerichtet. Und die jetzt einströmenden kreativen Massen sind also der Gesellschaft gegenüber positiv eingestellt. Die wollen möglichst schnell in die Gesellschaft rein, während die genialen Dilettanten damals natürlich überhaupt nicht rein wollten. Man musste auch hier nicht rein. Ne? Die größte Künstlerförderung waren die Wohnungen für 100 Mark. Ne? Und das Bier für 1,20 oder Kaffee für 1,10. Den Stamm des Fremdwortes Dilettant bildet das lateinische lacere, was so viel wie locken oder ködern bedeutet. In diesem Sinne versteht sich Bernd Caillou als Laie und Nichtkönner. Immer wieder gekitzelt von einem Stoff, den er in die Form bringen will. In der Literatur ist man immer wieder Dilettant. Ich bin jetzt am Anfang eines neuen Romans und dann merke ich wieder, was machst du da überhaupt? Der Tod ist ein Skandal. Die tödliche Doris plant im Sommer 1983 ihr erstes Open-Air-Konzert. Doch die bürokratischen Hürden in Berlin erweisen sich als unüberwindlich. Um Papierkram und horrende Kosten zu umgehen, Beantragung einer Schankerlaubnis, Sicherheitspersonal, Beschaffung und Miete von Toilettenwagen, hat Wolfgang Müller eine Idee. Und dann bin ich hier beim so einem Reisebüro gewesen, wo es so billig Butterfahrten gab, von West-Berlin mit Rentner nach Helgoland. Das war ja so ein Symbol, ne? Also da ist die Nationalhymne getextet worden von Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland mit der Musik von Josef Haydn dann verknüpft. Das heißt, es ist so ein unglaublich symbolischer Ort auch. Und gleichzeitig war das eigentlich der richtige Nachkriegsschrott. Im Eiltempo wird die Berliner Szene informiert und zur Mitfahrt nach Helgoland aufgefordert. Im Bus dorthin sitzen nun neben Rentnern auf Butterfahrt Punks, Gruftis und Hausbesetzer. Das war natürlich ein kleiner Schock für einige. Dann merkten die aber auch, wir machen nichts Böses, wir wollen ihnen ihren Spaß gar nicht zerstören und sind dann halt nach Helgoland gekommen, sind dann ausgestiegen ganz schnell und dann ein paar Lieder gesungen, das Ganze aufgezeichnet und damit war unser erstes Open-Air-Konzert fertig. Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Westdeutschland entdecken die großen Plattenfirmen bald ihre Liebe zu Punk und Punkrock. Das kommerzielle Potenzial der Szene wird ausgeschöpft. Bands wie Ideal, Mina Hagen Band, Die Toten Hosen oder Die Ärzte bekommen ihre ersten Plattenverträge bei großen Medienkonzernen wie EMI oder CBS. Die tödliche Doris unternimmt nichts in diese Richtung. Sie neidet den nun langsam erfolgreichen Punkbands nicht ihren Erfolg und geht weiterhin ihren Weg der Nichtkommerzialität. Dabei kommt es zu einem Projekt, das bis heute in der Populärmusik einmalig ist. Die tödliche Doris produziert die erste unsichtbare LP der Musikgeschichte. Das Konzept hat eine längere Vorgeschichte, die Wolfgang Müller erzählt. Ab 83, 84 gab es eben für mich eine Beobachtung. Plötzlich reden die Leute von Hits. Das war so die Zeit, wo die großen Labels plötzlich ihre eigene New Wave Band konstruierten und versuchten, daraus Geld zu machen, die davor sich ja nicht interessiert hatten für diese ganze Szene. Und dieses Phänomen musikalisch umzusetzen, jetzt mal brutal gesprochen, Opportunismus, Anpassung, Liebe, Dienerei und so weiter. Das war dann der Gedanke, um da zugleich so ein Pendant zu schaffen, zur gleichen Zeit nämlich das genaue Gegenteil. Abschottung, Zurückhaltung, Esoterik, was auch immer. 1985 erscheint die LP Unser Debüt. Alleine der Titel hätte professionelle Musikkritiker aufhorchen lassen müssen, denn es ist natürlich nicht die erste Veröffentlichung der Band, sondern bereits die vierte. Einige vermuten dahinter einen Punker-Jux. Schließlich hat die Hagener Band Extra Breit 1980 ihre erste Veröffentlichung ihre größten Erfolge genannt. In seinem Buch Berliner Subkultur schreibt Wolfgang Müller zu Unser Debüt: Die Musik soll so klingen wie eine experimentelle Band der Subkultur, die auf Teufel komm raus bemüht ist, den kommerziellen Durchbruch zu schaffen. Sie will unbedingt geliebt und populär werden, im Mainstream ankommen. Eine Musik der Scheußlichkeiten, der Halbwahrheiten und Anbiederei. Der erste Teil des Plans, Unsichtbare LP, gelingt. Die Platte wird in Szenemagazinen wie Spex oder in der Taz gnadenlos verrissen. Doch das ist von der tödlichen Doris so gewollt. Jetzt wollen sie es wissen nach Jahren des Experiments. Möchten sie endlich Erfolg haben mit ihrer neuen Schallplatte? Oder möchte sich die tödliche Doris etwa anbiedern in die Charts? Solche Fragen wurden gestellt. Und ein Jahr später erscheint genau das Gegenteil. Eine Platte, die völlig unabhängig wirkt. Diese LP trägt den schlichten Titel 6. Sie wird von der Kritik gefeiert als die Rückkehr in die Arme der kommerziell unabhängigen Familie. Keiner der Kritiker fragt sich jedoch, wo die fünfte Platte abgeblieben ist, denn die hätte eigentlich nach Unser Debüt folgen müssen. Was außer der tödlichen Doris keiner weiß, beide LPs, Unser Debüt und 6, wurden zur gleichen Zeit produziert. Der besondere Clou: Wenn die A-Seite der ersten LP auf einem Plattenspieler abgespielt wird und die B-Seite der zweiten parallel auf einem anderen, ergibt sich eine dritte, die unsichtbare LP. Das hört sich dann so an. Kurz nach der Veröffentlichung der LP 6 lüftet die tödliche Doris das Geheimnis und blamiert damit die Musikkritiker. Ursprünglich sollten die beiden Langspielplatten sogar in Bundesrepublik und DDR getrennt herauskommen, um so auf der symbolischen Ebene eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten herzustellen. Die Plattenfirma Amiga in Ost-Berlin hatte das Projekt jedoch abgelehnt. Die unsichtbare LP bildet einen Höhepunkt des Projekts Tödliche Doris. Wie geplant löst sich die Gruppe 1987 auf, kurz nachdem sie an der Kasseler Documenta 8 teilgenommen hat. In den 1980er Jahren wurden ihre Bilder und Fotoarbeiten im New Yorker Museum of Modern Art und dem Musée d'Art Moderne in Paris ausgestellt. 2003 wurden ihre Super-8-Filme vom Berliner Hauptstadtkulturfonds restauriert und digitalisiert. Sie gehören heute zur Sammlung des Landesmuseums von Sachsen-Anhalt und des Museums für Gegenwart in Berlin. Rückblickend schreibt Wolfgang Müller: Die tödliche Doris instrumentalisierte mich. Dabei war sie sich oft mit sich selbst nicht einig, was meine Verwirrung zuweilen steigerte. Es war anregend, Aber ich war auch erleichtert, als sich die tödliche Doris 1987 endlich auflöste. In einem Weißwein. Zur damaligen Zeit hatte man als Student keine Waschmaschine, man ging in den Waschsalon. Der Berliner Musiker, Hörspielautor, Klangkünstler und Schriftsteller Frieder Butzmann, der 1981 als 27-Jähriger auf dem Festival der genialen Dilettanten auftrat. Und in diesem Waschsalon saß ich eines Tages und habe gedacht, ach, mache ich doch mal ein Stück, das genauso praktisch nachvollzieht, was diese Waschmaschine macht. Und zwar akustisch. Erst so bum, bum, bum, bum. Das ist, bevor das wirklich richtig losgeht und läuft, kommt, wird da das Wasser rausgezogen und die Trommel mal bum, bum, bum, bum. Das ist praktisch immer eine Umdrehung. Ja? Und das habe ich natürlich dann zusammengefasst auf, was weiß ich, 25 Sekunden. Waschsalon Berlin. Und dann geht es aber Waschsalon Berlin. Und dann geht diese Maschine erst richtig los. Ja? Bis sie ganz zum Schluss im halt erst schleudert und dann ausschaltet. Ja? Und das ist Waschsalon Berlin. Das ist ein Waschvorgang, musikalisch umgesetzt. Teilweise auch mit echten Geräuschen von der Waschmaschine, aber auch mit elektronischen Geräuschen. Ja. Der Schwabe Frieder Butzmann, Jahrgang 1954, lebt und arbeitet heute in einer ehemaligen Kreuzberger Fabrik. In Wolfgang Müllers Chronik der Berliner Subkultur wird er beschrieben als jemand, der überall dabei war, aber nie wirklich zu einer Gruppe gezählt werden konnte. Er fing damit an, analog aufgenommene Alltagsgeräusche zu modifizieren. Mich interessiert eigentlich nicht unbedingt der Klang an sich oder das Phänomen. Für mich sind Geräusche wie Zeichen, die ich für irgendetwas benutze, die ich einsetze. Ja? Wenn ein Geräusch eine klanglich, sagen wir, akustisch interessante Struktur hat, dann höre ich mir das gern an. Ich sammle gern Geräusche aus dem Grunde, weil Geräusche ja auch immer so einen Ausdruck haben. Ich glaube, wie einer, der Bilder aus Collagen produziert, der nimmt ja auch nicht die Gegenstände, weil sie in sich interessant sind, sondern weil sie für irgendetwas passen oder passen könnten. Frieder Butzmann ist ein Urgestein des genialen Dilettantismus. Er findet heute noch sein Publikum, wie hier bei einem Auftritt im Hamburger Bahnhof in Berlin-Moabit. Großmeister der Klangdemystifikation, Geräuschsammler oder Musiker. Es ist schwer möglich, Frieder Butzmann auf nur einen Bereich festzulegen. Wenn ich Leute kennenlerne, dann sage ich meistens, ich mache Filmmusik. Weil da kann sich jeder was drunter vorstellen. Es kommt allerdings dann manchmal eine unangenehme Frage, für welchen Film denn zum Beispiel. Und dann wird es schon schwieriger, das alles zu erklären. Und mein Glück besteht unter anderem da, jedenfalls empfinde ich so, dass immer wieder ganz unterschiedliche Dinge auf mich zukommen, die mich irgendwie freuen und begeistern können. Ja. Weit über die alternative oder experimentelle Musikszene hinaus, bekannt wurde Frieder Butzmann im Jahr 2008 durch ein Musiklexikon der anderen Art, das er im Verlag Martin Schmitz herausgab. Der Verleger erklärt, wie es dazu kam und was dieses Lexikon von anderen Musiknachschlagewerken unterscheidet, wie zum Beispiel dem Standardwerk, dem sogenannten MGG. MGG ist eigentlich das größte Musiklexikon für Geschichte und Gegenwart. Das durften wir natürlich nicht so nennen. Er hat ein Ergänzungsband zum MGG geschrieben und wir durften natürlich jetzt nicht sagen MGG, Ergänzungsband, dann wären wieder die Rechtsanwälte gekommen. Wir haben es also MGG genannt, Musik im Großen und Ganzen. Und das ist ein eigenes Musiklexikon, was der Frieder Butzmann geschrieben hat. Also die Frage ist eigentlich, wo fängt Musik an und wo hört Musik auf? Das fragt man sich ja bei vielen Disziplinen. Da gibt es natürlich auch ein großes Kapitel über Stromstecker, also Elektrizität in der Musik. Oder, musikhistorisch nicht unwichtig, der Begriff des Krachmacheurs. Zu finden in Frieder Butzmanns Lexikon. Gleich hinter dem Stichwort Komponieren. Berufsbezeichnung für diejenigen, die mit Herstellen und Konzipieren von Musik beschäftigt sind, aber zwischen den Bezeichnungen Komponist und Krachmacher nicht zu orten sind. Ich höre täglich so viele Geräusche und freue mich auch dran, ja. Und ein paar, die nehme ich halt und mache daraus was. Ein lauter Schlag ist ein lauter Schlag, aber ein lauter Schlag auf der Bühne gemacht mit, was weiß ich, einer großen Eisenstange ist was anderes als etwas, was genauso klingt. Die Beziehung zwischen Geräusch und Gegenstand ist eigentlich das, was ich ausnutze, womit ich mich dann beschäftige. Die Musik des Krachmacheurs zeichnet sich durch eine Tendenz zur barocken Üppigkeit in Lautstärke, stilistischer Vielfalt, Ornamentik, klanglich amorpher Geräuschdichte und inhaltliche Bezüge zu Alltag und Objekten der Musik aus. Mit einem Haufen Krach oder auch mit irgendwelchem Kitsch oder mit dummen Sprüchen kommt man auch weiter im Leben. Und wenn mir dann jemand sagt, das war schön leicht, das ist für mich ein großes Lob. Blixer Bargeld hämmert auf seine Gitarre ein, während die anderen Bandmitglieder einen höllischen Baustellenlärm erzeugen. Holzknüppel dreschen auf Stahlrohre. Schrottautos werden mit der Kettensäge zerlegt. Der geniale Dilettantismus ist nicht nur museales Ausstellungsstück, wie hier in einem Musikvideo der einstürzenden Neubauten, gezeigt im Münchner Haus der Kunst. Er hat überlebt. Als Option für Künstler, die sich dem kommerziellen Weg bewusst verweigern. Frieda Butzmann ist ein Beispiel dafür, dass der Dilettantismus, wenn er zum Lebensunterhalt dienen soll, durchaus professionell sein muss. Abseits vom üblichen Kulturbetrieb ist es aber immer noch schwer, sich Gehör zu verschaffen. Alles Professionelle. Ich lebe davon, ich muss ja davon leben, es ist mein Beruf, ja. Und ich tue eigentlich wenig, um mir Gehör zu verschaffen. Also ich rede jetzt einfach nur von meiner materiellen Existenz, ja, nicht von meiner künstlerischen Genialität, dass ich meine materielle Existenz und dadurch die künstlerische Genialität vorantreiben kann, liegt halt daran, dass ich ja so viele verschiedene Dinge mache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die gut oder schlecht mache, Eigenlob stinkt, ja, aber es läuft, der Laden läuft. Ja. Im 21. Jahrhundert, mehr als 30 Jahre nach der großen Untergangsshow von 1981 im Berliner Tempodrom, hat der geniale Dilettantismus seinen Namen gewechselt. Im Zeitalter von computerisierten Kompositionsmaschinen und der wesentlich schnelleren Vernetzung und Rückkopplung mit dem Publikum läuft er unter dem Label Do It Yourself. Gemeint ist dabei, jemand hat Ideen, weiß aber nicht so genau, wie er sie umsetzen soll und kann, und wendet sich an Freunde, Bekannte oder an Hobby-Instrumentenbauer wie Frieda Butzmann. Ich konnte mir keine Synthesizer leisten, dann habe ich aber schon 10 Jahre davor zusammen mit einem Freund, der da eine Begabung für hatte, zusammen gebastelt und haben wir die in so eine Kiste gebaut. Das war dann mein Quietschophon, mein erster Synthesizer. Und das waren meine ersten elektronischen Geräusche dann. I'm getting older by the hour, you get younger when you laugh. Seems like I've nothing to offer, if you disagree, just ask. Der Name der Münchner Künstlergruppe Beißpony geht auf das von Frieda Butzmann angesprochene Verfahren des Instrumentenbaus in Eigenregie zurück. Beißpony, das sind 2 junge Frauen, Stefanie Müller und Laura Theiss, sowie der Filmemacher Klaus Dietl. Das Trio arbeitet seit 2006. Laura Theiss spielt Gitarre. Stefanie Müller konstruiert sich ihre Instrumente selbst, unter anderem aus einem Stofftier, das Beißpony genannt wurde. Und dann habe ich dieses Tier, dieses Viech genäht und das hatte im Bauch einen Reißverschluss. Und in diesem Reißverschluss ist so eine Tasche dahinter und da sind so kaputte Spielzeugautos gewesen. Und ich hatte dann so eine kleine Blechplatte mit einem Kontaktmikro. Und wenn ich das dann so richtig geschüttelt habe und es da draufgefallen ist, dann gab es so einen fiesen Trommelgewitter. Und das war unser erstes Instrument eigentlich, das Beißpony, dieses Stofftier. I like to watch you kiss my boyfriend. That's how beautiful I think you are. Ich mag eigentlich alles, was irgendwie so Krachsignale hat, was so ein bisschen dissonant auch sein kann oder was andere vielleicht stört. Also ich tue mich eher schwer mit ganz glatt produzierten Stimmen. Ich kann keine Noten schreiben, auch nicht lesen. Ich klopfe da halt spontan irgendwie und das kommt halt so raus. Also es ist wirklich auch immer anders. Also ich kann das nie gleich spielen. Also das ist was ich, da habe ich glaube ich auch keine Lust mehr, das so zu merken. Stefanie arbeitet mit Percussion und Geräuschen, die immer wieder für Störungen sorgen. Gleichzeitig ist der Gesang von Laura Theiss hell und klar und suggeriert Harmonie. An ihre Auftrittstermine kommt Beißpony über das Do-It-Yourself-Netzwerk oder über Festivals, die von der Punk- und Hardrock-Szene veranstaltet werden. Ein Markenzeichen genialer Dilettanten, wie hier der einstürzenden Neubauten unter Blixer Bargeld und FM Einheit, war der direkte Kontakt mit dem Publikum. Die willkommene Irritation durch Zwischenrufe oder geworfene Gegenstände. Beißpony bauen Unterbrechungen, Pannen oder Einwürfe ihrer Zuhörer in ihre Auftritte mit ein. Ich freue mich sogar, wenn mal eine Störung kommt. Also das, was zwar schön ist, weil die Menschen zuhören, ist so eine Situation, wenn es ganz ruhig ist. Mir geht es dann oft so, dass ich mich wie in so einem reinen Raum, wie so ein Fremdkörper fühle, weil mir das Feedback fehlt. Und da ist es mir manchmal lieber, dass es ein bisschen lauter oder heftiger ist oder vielleicht auch mal jemand nicht so gefällt, weil dann kriege ich was, da spüre ich dann was. Ich habe aber das Gefühl, dass wir so einen sehr herzlichen Kontakt oft mit dem Publikum trotzdem aufbauen. Und ich habe auch, glaube ich, Bock zu kommunizieren. Also vielleicht ist das auch ein Unterschied zu genialen Dilettanten, die in den 80ern aktiv waren. Da war ja viel mehr, glaube ich, auch noch mit Konfrontation. Das ist vielleicht gar nicht so sehr bei uns. Also ich glaube, das ist eher so eine Verknüpfung, so eine Kommunikation. Die musikalische Do-It-Yourself-Bewegung, aus der Beißpony kommt, lehnt es ab, über Kunst, Literatur oder Musik eine wie auch immer geartete Botschaft zu transportieren. Es gibt ja oft diese Wahrnehmung, Künstler dürfen die Wahnsinnigen sein, aber halt solange sie so wie so ein Hofnarr sind in so einem bestimmten Feld. Das finde ich sehr schwierig. Mir geht es wirklich darum zu lernen, was will ich eigentlich. Das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Sinn und Bedeutung sind bei Beißpony niemals vorgegeben. Der Respekt vor der Interpretationslust der Zuschauer steht im Vordergrund. Einen genialen Dilettantismus der ganz anderen Art stellte im Jahr 2000 Klaus Heidt vor. Er ist Facharzt für Innere Medizin in Karlsruhe. Heidt veröffentlichte im Verlag Martin Schmitz unter dem Titel Heilkunst – Risiken und Nebenwirkungen des Kunstbetriebs einen medizinischen Ratgeber. Gegenstand sind Pathologien, die im Zusammenhang mit Kunstherstellung und Konsum von Kunstwerken entstehen. Unter dem Stichwort Künstler, Künstlerin ist zu lesen: Das Bild des Künstlers ist wesentlich von der Illusion eines von sozialen Zwängen befreiten autonomen Lebens und Handelns geprägt. Legitimiert durch eine diffus genialische Schöpfungskraft. Häufig wird dabei übersehen, dass die Freiheit des Tuns alleine nicht ausreicht, wenn man nicht gleichzeitig weiß, was man zu sagen hat. Zu einem verzerrten Berufsbild trägt auch die falsch interpretierte Aussage von Joseph Beuys bei, jeder Mensch sei ein Künstler. Tipps zur Behandlung? Auf ausreichende Erholung und Entspannung außerhalb des Kunstbetriebes achten? Selbsthilfegruppe. Also nicht die Heilkunst, sondern das Buch Heilkunst kann den Glauben an die Kunst nachhaltig erschüttern, weil ja dort, denke ich, mit einigen Illusionen aufgeräumt wird, die im Kunstbetrieb relativ weit verbreitet sind. Ja. Kunst ist ja auch vor allem Glaubenssache. Ich meine, wie Kunst bewertet wird, das hängt mit Faktoren zusammen, die teilweise ja keinen qualitativen Hintergrund unbedingt haben, ja, sondern die aus dem System heraus sich definieren. Also es ist eine Glaubensfrage im Endeffekt. Was ist hochbewertete Kunst? Was ist niedrig bewertete Kunst? Was ist gute Kunst? Was ist schlechte Kunst? Im Zuge von Klaus Heitz' Veröffentlichung bildete sich im Internet unter dem Namen Art Victims, Kunstopfer, eine Selbsthilfegruppe, bei der bis heute nicht so ganz klar ist, ob sie von Klaus Heitz selbst inszeniert worden war. Bei der sich geschädigte Künstler, Konsumenten, Museumsdirektoren und Galeristen bei dem Internisten melden konnten. Im Netz gab es eine Seite, wo sich Art Victims melden konnten. Und die dann auch entsprechend, wie heutzutage in der Telemedizin, beraten worden sind. Haben sich vor allem, muss man aber sagen, Künstler gemeldet, die mit ihrer Rolle, mit ihrer Stellung im Kunstbetrieb nicht zufrieden waren und nicht klarkamen. Klaus Heidt sieht sein Buch als einen zeitgenössischen Vorstoß in Sachen genialer Dilettantismus. Kulturpathologien grassieren, wie Deutschland sucht den Superstar oder Eurovision Song Contest. Da gibt es für Klaus Heidt nur eine wirksame Gegenstrategie. Dilettantismus hochzuhalten, und ich warte auf die kritische Gegenbewegung, die kommt auch, da bin ich mir ganz sicher wieder. Ja. Aber es hat sich natürlich auch so weit inflationiert, dass man immer mehr Schwierigkeiten hat, diesen Begriff auch ernst zu nehmen. Ja. Kochkunst, Heilkunst, alles Mögliche wird heute als Kunst bezeichnet, und das hat natürlich viel mit Werbung zu tun. Mit genialem Dilettantismus, so der Verleger Martin Schmitz, war niemals die absolute Vorherrschaft des Blödsinns gemeint, sondern die stetige Warnung davor, dass Professionalität das Allheilmittel unserer Zeit ist, das alle Probleme, die es zum größten Teil selbst geschaffen hat, lösen kann. Ich denke, das ist das Interessanteste, was diese Bewegung in den 80er Jahren überhaupt vorgebracht hat. Gegen die Spezialisierung beispielsweise in Wissenschaft und Kunst, gegen die Professionalisierung. Was wir heute übrig geblieben haben, ist ja die komplette Ökonomisierung der Welt oder die Professionalisierung, wenn man so will. Ich habe zum Beispiel eine Sammlung des Begriffes professionell, also auf Plakaten, Werbung und sonst wie. Das beste professionelle Beispiel habe ich in Hakle Profiline. Das ist ein Toilettenpapier für Profis. I do like it. It's about youth culture, and it's strange to come up here after you have seen the rest of the museum, because it's so different. Dass der geniale Dilettantismus längst nicht tot ist, zeigt unter anderem die Ausstellung im Münchner Haus der Kunst zu diesem Thema. Seit ihrer Eröffnung im Juni 2015 können sich die Veranstalter über mangelnden Zulauf nicht beklagen. Und der geniale Dilettantismus hat zeitgenössische Formen gefunden. In der alternativkulturellen Do-it-yourself-Bewegung und in den YouTube-Videos. Oder auf der Vermarktungsebene dadurch, dass viele Independent-Bands ihre CDs gar nicht erst zum Verkauf anbieten, sondern gleich zum Download ins Netz stellen. Viele geniale Dilettanten arbeiten heute hochprofessionell. Frank Behnke von Camping Sex beispielsweise ist Dozent an Medienakademien. Wieland Speck, Moderator der großen Untergangsshow von 1981, ist seit 1992 Programmleiter der Sektion Panorama der Internationalen Filmfestspiele Berlin und Träger des Bundesverdienstkreuzes. You see, we come as friends. Don't worry. Geniale Dilettanten. Die Kulturkritik der tödlichen Doris und die Folgen. You see, we come as friends. Ein Feature von Michael Reitz. Es sprachen Michael Cirpici, Edda Fischer und Wolfgang Rüther. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Kiwi Hornung. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk mit dem Südwestrundfunk 2015.